So stehen sich Jesus und Gesellschaft Jesu, Religion und Jesuitenorden schroff gegenüber. Nur der Unkenntnis des katholischen Volkes und seiner Befangenheit in ultramontan-jesuitischen Anschauungen ist es zuzuschreiben, dass die schneidenden Gegensätze nicht erkannt werden. Das Licht, das einzelnen Katholiken aufgegangen ist, muss alle erleuchten. Voraussetzung dazu ist aber Niederringung des Ultramontanismus in der Hierarchie. Denn in ihr, im ultramontanisierten Papsttum und Episkopat, hat der Jesuitismus seine festeste Stütze, weil wiederum der Jesuitismus auch das Bollwerk des Ultramontanismus und seiner Hierarchie ist. Und das führt uns zur Beurteilung des Jesuitenordens als eines Vereins von Menschen, bestimmt hier auf der Erde rein menschliche Ziele zu erreichen, die, so sehr sie auch verbrämt sind mit Religion und Christentum, in Wirklichkeit beiden fernliegen. Als der Jesuitenorden ins Leben trat, hatte eine Schicksalsstunde für das Papsttum geschlagen. Die von Luther erzeugte Bewegung in Verbindung mit anderen Ursachen ließ das Schifflein Petri bedenklich schwanken. Eine Welt mit neuer Weltanschauung stieg herauf, die den Papst, Gott des Mittelalters, den souveränen Herrn der ganzen Welt, nicht mehr als solchen anerkennen wollte. Der Ultramontanismus, der seit Gregor dem VII. Fest im Sattel gesessen hatte und von Rom aus unter religiösen Formen die Welt, und zwar gerade die politische, beherrschte, fühlte den Ansturm der neuen Zeit, aus deren Tiefen schon damals ein Los von Rom deutlich ertönte. Da erstand dem bedrohten Papsttum im Jesuitenorden eine ultramontane Hilfstruppe von hervorragender Kraft und Rücksichtslosigkeit. Die Papstherrschaft sollte wiederhergestellt werden. Das ultramontane System mit seinem weltlich-politischen Kern unter religiöser Gewandung konzentrierte sich gleichsam in den Ordenssatzungen des Jesuitenordens und mehr noch in seinem wohlberechneten und von Mittelpunkten ausgeleiteten Wirken. Wort und Tat, Lehre und Beispiel des neuen Ordens wurden eine einzige große Propaganda für das ultramontane Papsttum. Die Lehre von der direkten, das heißt von der unmittelbaren Herrschaft des Statthalters Christi über die ganze Welt, war unhaltbar geworden. Der Jesuitenorden stellte den vollwertigen Ersatz der Lehre von der indirekten Gewalt auf. Auch nicht ein Quäntchen von Religion liegt in dieser Lehre. Alles in ihr ist Unreligion und Antichristentum, aber sie ist in hervorragender Weise geeignet zu religiösem Aufputz, denn sie täuscht ein Gottesreich vor, das diesseits und jenseits umfasst, das nur einen obersten Herrscher verträgt, Gott und seinen Stellvertreter, und macht so umfassendste politische Weltherrschaft für den Katholiken zu einer annehmbaren, ja begehrenswerten religiösen Forderung. Der dem Jesuitenorden eingepflanzte Herrschsuchttrieb findet in dieser Lehre üppigste Entfaltungsmöglichkeit und deshalb sein nie rastender Eifer, die indirekte Gewalt des Papsttums zu kirchenpolitischem Grunddogma zu erheben. Der Orden als solcher kann die Weltherrschaft nicht offen beanspruchen. Er muss, so machtvoll er sich auch ausgestaltet, stets als dienendes Glied, als eingeordneter Teil des katholischen Ganzen, der Papstkirche, erscheinen. Aber je mehr er die weltlich-politische Macht Roms fördert und den religiösen Glauben an ihre Berechtigung unter den Menschen ausbreitet, umso mehr wird auch er selbst politisch mächtig. Das Papsttum und seine indirekte Gewalt ist Aushängeschild, hinter dem sich der Jesuitenorden und seine Machtbestrebungen bergen. Durch Eifer und Geschick macht er sich zu einem so unentbehrlichen Diener des Papsttums, dass er die Tiara-Träger direkt beherrscht und durch sie indirekte Herrschaft über die Welt erstrebt. Deshalb die fortwährende und intensive Beschäftigung des Jesuitenordens mit Politik, die satzungsgemäß als unreligiös ausgeschlossen ist, die aber auf dem religiösen Umwege über die Beichte sein umfangreichstes Tätigkeitsgebiet wurde. Gerade die politische Tätigkeit des Ordens war es, die den Sturm gegen ihn entfesselte. Und, wie schon hervorgehoben, in erster Linie sind es die katholischen Höfe gewesen, an denen der Jesuitenbeichtvater seit Jahrhunderten religiös wirksam war, welche die Aufhebung des Ordens immer stürmischer verlangten und sie schließlich auch bei Clemens XIV. Durchsetzen. Sie fühlten, hier im Jesuitenorden hebt sich eine Macht empor, der sie selbst unterworfen werden sollen. Claudius Acquaviva, der fünfte Ordensgeneral, hat dieser aus der religiösen Atmosphäre des Beichtstuhles wirkenden politischen Macht die bis heute noch gültige Form gegeben in einer Geheiminstruktion, die, wie ihr Auffinder, der Benediktiner Dudik, sagt, genau erkennen lässt, auf welchen Endzweck die Jesuiten durch ihre Beichtväter hinsteuerten. Es ist die Herrschaft der katholischen Kirche, wie sie ein Gregor, ein Innozenz, ein Bonifaz anstrebt. Aber hat der Jesuitenorden nicht hervorragende Verdienste sich erworben um die katholische Religion? Sind nicht die Erfolge der Gegenreformation hauptsächlich sein Werk? Da kam doch nicht Weltherrschaft, sondern Weltreligion in Frage. Gewiss ist die Gegenreformation hauptsächlich ein Werk des Jesuitenordens, aber eben deshalb trägt sie auch den Stempel seines Geistes. Gewaltmittel bis zu Blut und Eisen kennzeichnen sie. Die verloren gegangene Papstherrschaft sollte wieder aufgerichtet werden. Die Religion kam erst an zweiter Stelle, oder besser, sie bildete den Mantel, der die Herrschaftsziele umhüllte und den Gebrauch der Gewaltmittel heiligte. Man erinnere sich der oben mitgeteilten Worte des Jesuiten Bobadilla, eines der vertrauten Gefährten des Ignatius von Loyola, um Wesen und Ziel der vom Jesuitenorden betriebenen Gegenreformation zu verstehen. Der Jesuitenorden steht also vor uns als Verkörperung eines Systems, das weltlich-politische Herrschaft mit weltlich-politischen, aber religiös verbrämten Mitteln anstrebt, das dem Haupte der katholischen Religion, dem römischen Papste, die Rolle eines weltlich-politischen Großkönigs über Fürsten und Regierungen zuspricht, um, gedeckt durch den Papstkönig und ihn als Werkzeug benutzend, selbst das Herrschaftszepter über die Welt zu schwingen. Das ist nicht bloß meine, des Renegaten und abgefallenen Jesuiten Meinung, auch gute Katholiken, die sonst Worte hohen Lobes für den Jesuitenorden haben, urteilen so. Reinhold Baumstark zum Beispiel schreibt, denn höher als die Tatsachen steht der entscheidende Umstand, dass der Jesuitismus sich nicht zu erheben vermag über einen Standpunkt der weltlich-politischen Macht des äußerlichen Zwanges. Aus diesem auf sich selbst und seine Macht als Endzweck gerichteten Bestreben erklärt sich auch das zwiespältige Verhalten des Jesuitenordens dem Papsttum gegenüber. Laut betonte, bis zum Sondergelübde gesteigerte Unterwürfigkeit und harte Unbotmäßigkeit, sobald das Papsttum dem Eigeninteressen des Ordens, vor allem seiner Herrschaftsentfaltung, entgegentritt. Dass dann auch die Ehrfurcht vor Bischöfen und Kardinälen schwindet, ist selbstverständlich. Wenn der Statthalter Christi beiseite geschoben wird, wie sollte noch Rücksicht genommen werden auf Nachfolger der Apostel?